Avery Sauce is up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr rüben Süßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Katta da Bonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war es Donnerstag, also gestern Morgen genauer gesagt, und ich war in dieser Woche sehr oft in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs. Und da muss man sagen, in Düsseldorfs Innenstadt geht es zur Sache. Ich hatte meinen Wagen im Parkhaus auf der Bleichstraße geparkt. Auf dem Weg zum Drei-Scheiben-Hochhaus habe ich erstmal richtig gemerkt, wie viel sich in den letzten Jahren hier verändert hat, was nicht nur am fast fertiggestellten Kühlbogen 2 liegt. Auch kann man sich auf die schöne neue Optik des Düsseldorfer Schauspielhauses freuen und vor allen Dingen auf die neue Fußgängerzone in der Schadowstraße. Also ich denke, um diesen Innenstadtbereich werden uns viele andere Städte beneiden. Ja, das muss mal so deutlich gesagt werden. Ebenfalls bald fertig sind die drei neuen Hotels am Hauptbahnhof, da wo früher die Autoverladestelle der Deutschen Bahn lag. Und auch an der Worringer Straße sind endlich die Ausschachtungsarbeiten begonnen worden, denn da entsteht dringend benötigter und hoffentlich auch bezahlbarer Wohnraum. Unbezahlbar ist nun die kommende Stunde, denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo so hören könnt, und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Tünd Comedy. Ich bitte die langjährigen Hörer von Musik aus Flingernort jetzt um Verständnis, denn wir beginnen mit einem längeren Oldie, von dem ich mal gelesen habe, es sei das beste Musikstück, das Genesis nicht geschrieben hat. conquer twilight and carry off with him all the treasures. Who I am, what's within? This time you let me in. The door is open, your witch is on the pyre. Carry off to Deborah the longing she desires. Apple Lakes brought an army, a host that follow him. The children of Moab, Ammonites and him. climbed up the fast way leading to heaven. Pulled down by the fast lane leading to heaven. When something says stop, it's time to give up and ask yourself how you feel. Now I yeah. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sind doch ganz sicher mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass Musik aus Flingern Nord die anspruchsvollste Sendung ist, die derzeit im Radio zu hören ist. Musik aus Flingern Nord. Alles, nur nicht seriös. Gehst du mal bitte, Herbert, ich zieh mich gerade um. Brust dir aber nicht zu schminken, das ist nur der Strzeski. Strzeski, komm rein. Hallo, Herbert. Guten Tag, gnädige Frau. Sie sehen wieder bezaubernd aus in Ihren Hotpins. Aber das ist ein Maxi-Kleid. Nun, ich kann Ihre Knöchel erkennen. Das ist sehr gewagt, Frau Strapnädel. Ach, Schatzeski, ich warte schon auf dir wegen dem neuen Alarmsystem. Herbert, ich musste nach einer reizenden Frau hier auf der Birkenstraße suchen. Sie hatte mir ihre Adresse gegeben, aber ein Regentropfen hat die Hausnummer verwischt. Und dann haben Sie auf alle Klingelbretter an der Birkenstraße geschaut? Genau, ich habe am Dorotheenplatz angefangen und bin dann im Zickzack von Haustür zu Haustür gelaufen. Ja, da warst du ja Stunden unterwegs, wa? Genau, ich wäre beinahe fünfmal von der Linie 709 überfahren worden und zweimal von der 719. Wie heißt denn die Glückliche? Annemarie Gnete. Mensch, die kenn ich doch, die Annemarie, das ist die ganz Mollige. Zwei Häuser weiter, Martha, die wiegt bestimmt 3 Zentner, der Luder. Hättest du mal was gesagt, Strzeski? Du kennst die Dame? Wer kennt die nicht? Die Knete von der Birkenstraße, da laufen sie doch alle hin. Die ganzen Männer aus Flinger Nord. Ist das etwa eine Buddhistin? Mensch, Strzeski, das ist doch klar wie Kloßbrühe. Annemarie Knete. Die dicke Knete. Alle wollen die dicke Knete. Du willst die dicke Knete also auch, Herbert? Jo, so ja, wenn sie ihn im Kanister hat. Wie bitte? Na ja, dann kann es passieren, dass die dicke Knete auf der Straße liegt. Dann bücke ich mir natürlich. Und Knete stinkt ja bekanntlich auch nicht. Aber Knete allein macht auch nicht glücklich. Aber die dicke Knete schon. Herbert. shrines and palaces and towers. The houses are made of stone. The streets are counting out. Darkness turns all motion dead. For life and trees and flowers, the only left emotions red from all. Weil ich ja wieder Musik, ja. Kann ja nur Musik aus Klinger Nord sein. Baby, mach leider da. Die Musik aus Klinger Nord, furchtbar. Ich sag mal so, Straczewski. Früher hat die Beihilfe alles übernommen. Die Beihilfe? Ja, da konnte ich so viel Rezepte einreichen, wie ich wollte und hab davon die Hälfte bezahlt bekommen. Die Hälfte, Straczewski. Und dann noch einmal 80% von die private Kasse. Da hatte ich schon im März den Urlaub raus, verstehst du? Die Kasse zahlt ja nichts mehr und wird trotzdem immer teurer. Und das, wo ich im Moment dauernd Labor gemacht bekomme, bei dem Dr. Hackedicht. Großes oder kleines Labor? Immer das große, Straczewski, weil ich auch immer so abgeschlagen bin. Die Werte sind auch nicht in Ordnung. Deswegen habe ich auch bei meinem Hausarzt Dr. Brandt eine Magenspiegelung bekommen. Und vielleicht setzen Sie bei mir noch einen Katheter. Am Donnerstag wird bei mir ein CT gemacht. CT? Ich bin gerade punktiert worden, aber die wissen immer noch nicht, woher die Abgeschlagenheit kommt. Hast du schon mal homöopathische Mittel versucht? Jo, ich hab homöopathische Stützstrümpfe. Angeblich sollen die ja jenen die Schmerzen helfen. Ob die auch gut für meine Kontrastmittelallergie sind. Straczewski, lass doch vorsichtshalber mal vorher eine Darmspiegelung machen und dann anschließend noch mal großes Labor. Also ich würde ja an deiner Stelle einen Gentest machen lassen, Straczewski. Ein Gentest, gnädige Frau? Ja, Straczewski, den können wir gleich an Ort und Stelle machen. Haben Sie jetzt auch ein Labor, Frau Schradnil? Straczewski, wir haben jetzt 23 Uhr, bitte konzentrieren Sie sich also. Wer wohnt hier nicht? Ich. Wer kann hier nicht bleiben? Ich. Wer muss jetzt nach Hause? Ich. Straczewski, Sie haben den Gentest bestanden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen, Herbert. Auf Wiedersehen. Und Ecke? Du kommst jetzt ins Schlaflabor. Den Gentest bestehst du nämlich nicht mehr. Ja, schrappe du. Doch, Herbert. Curiosity is a real bastard. It actually is the drive to adapt to changing circumstances. It fills me with joy to make discoveries every day of things I've never seen before. It is a wonderful and astonishing thing to me that we are, you and I, are somehow at least one of the ways that the universe knows itself. And we are driven. There is no innovation. actually is the drive to adapt to changing circumstances. It fills me with joy to make discoveries every day of things I've never seen before. Also, Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Herbert, nächste Woche hat dein Kumpel Stritzewski Geburtstag. Hast du dir schon Gedanken über ein Geschenk für ihn gemacht? Ich schwanke noch, Martha. Ja, wie immer. Wie, was? Ich schwanke noch zwischen einer Schallplatte oder einer Arbeitsplatte oder einer extremen Festplatte. Extern, Herbert, extern. Und wie groß soll die sein? Na, in etwa wie eine Schachtel Streichhölzer. Na, ich dachte jetzt eher an die Datenmenge. Also Kilobyte, Megabyte, Gigabyte. 1,5 Terabyte. Terabyte, Herbert. Und weißt du denn, welches Betriebssystem er geladen hat? Na klar, Calvados. Calvados? Jo, das ist eine echte Alternative zu Windows. Herbert, da sind ja nur noch 2 Flaschen Bier im Kasten. Och. Glaubst du eigentlich an die Wiedergeburt, Herbert? Na klar, Martha. Du weißt ja, du kommst im nächsten Leben als Wischtuch auf die Welt. Wie, was? Wischtuch? Ja, als dick und durstig Lappen. Du Schrippe, du! Herbert. So, ihr rühmen Süßchen,